Eigentlich müssen Sie vorher noch etwas anderes machen. Sie müssten sich Klarheit darüber verschaffen, welches Ergebnis Sie erreichen wollen, und dann darauf achten, ob Sie Ihrem Ziel näher kommen oder nicht. Was wir auch schon mit Paaren gemacht haben, ist, ihnen die Fähigkeit wegzunehmen, miteinander zu reden. Ihr dürft so lange nicht miteinander sprechen, bis ich es euch wieder erlaube. Wenn ich euch doch dabei erwische, werde ich euch Warzen anhexen. Sie müssen neue Verhaltensweisen hervorbringen, und selbst wenn überhaupt nichts anderes dabei herauskommt, werden sie zumindest interessant füreinander. Auch wenn Sie die gleichen Verhaltensmuster beibehalten, so müssen Sie doch neue Inhalte hervorbringen. Sie müssen neue Wege lernen, um die Reaktionen hervorzurufen, die Sie sich wünschen. Er möchte, dass sie ein Hemd für ihn bügelt, also geht er zu ihr hin und gestikuliert mit seinen Händen. Sie geht raus und macht ihm ein belegtes Brot, kommt zurück und gibt es ihm. Okay? Nun, wenn er vorher gesagt hätte, kannst du mein Hemd bügeln, und sie daraufhin etwas anderes gemacht hätte, so würde er sie kritisiert haben. Nie tust du, um was ich dich bitte, und so weiter. Und jetzt, wenn er ein belegtes Brot bekommt, kann er sie nicht kritisieren, denn er darf ja nicht sprechen. Also muss er, um das zu bekommen, was er möchte, sein eigenes Verhalten ändern. Also versucht er es noch einmal. Er gibt ihr das Hemd in die Hand. Und sie zieht es an. Er muss so lange mit neuen Verhaltensweisen kommen, bis er herausfindet, welche funktioniert. Dann kann ich das Ganze als Beispiel benutzen und sagen, sehen Sie, wenn das, was Sie tun, nicht funktioniert, und das gilt auch, wenn Sie es mit Worten tun, dann versuchen Sie, Ihr eigenes Verhalten zu verändern. Und während Sie lernen, Ihr Verhalten zu verändern, führen Sie neue Anker ein, von denen vielleicht nur die Hälfte nützlich ist. Aber trotzdem bekommen Sie dadurch eine Menge neuer Möglichkeiten in Ihrer Beziehung. Das Gute an der Familientherapie ist, dass die Leute ihre Anker mitbringen. Habt ihr ein Kind, dessen Verhaltensweisen Schwierigkeiten machen, so könnt ihr beobachten, auf was es reagiert, denn alle primärhypnotischen Beziehungen sind vorhanden. Wenn Kinder symptomatisches Verhalten zeigen, so ist es immer eine Reaktion auf irgendetwas. Das symptomatische Verhalten jedes Menschen ist eine Reaktion auf irgendetwas. Die Frage ist nur, auf was? Es ist oft viel leichter, das zu ändern, worauf sie reagieren, als ihr Verhalten zu verändern. Ihr braucht nicht immer zu wissen, was es ist. Aber oft ist es sehr leicht zu erkennen. Ihr habt ein hyperaktives Kind mit seinen Eltern da. Und in den ersten 5 Minuten der Sitzung ist es nicht hyperaktiv. Dann sieht der Vater die Mutter an und sagt, was sollen wir mit diesem Kind machen? Wenn das Kind daraufhin sofort anfängt, herumzuspringen, so gibt es euch auf diese Weise einen sanften Hinweis, auf was es reagiert. Doch ihr werdet ihn nicht mitbekommen, wenn ihr in euch selbst versunken seid und euch Bilder macht oder mit euch selbst darüber sprecht, welche Medikamente ihr ihm geben wollt. Mann, was macht ihr bei einem suizidalen Kind? Wie sucht ihr den Auslöser dafür? Andauernd ist es deprimiert, sitzt nur herum. Nun, in 99% der Fälle findet sich bei der Depression das Muster, über das wir vorhin gesprochen haben. Ich würde es nicht mit der Familientherapie versuchen. Nicht, bevor ich mich nicht um die suizidalen Mitglieder der Familie gekümmert hätte. Ich würde es mit einer Frage versuchen wie, welche Ressourcen brauchst du als Mensch, um zu wissen, dass du weiterleben und eine Menge schöner Dinge tun kannst? Und dann würde ich das machen, was wir mit Linda gemacht haben. Das Interventionsmuster, Veränderung der Geschichte. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch, der kommt und sagt, Hilfe, ich brauche Hilfe, schon alles in seinen bewussten Ressourcen versucht hat und dabei ausgesprochene Fehlschläge erlitten hat. Andererseits setzen wir auch voraus, dass es irgendwo in seiner persönlichen Geschichte eine Reihe von Erfahrungen gibt, die ihm als Ressource dienen können, um ihm zu helfen, genau das zu bekommen, was er möchte. Wir glauben, dass die Menschen die Ressourcen haben, die sie brauchen, aber sie sind ihnen nicht bewusst und in dem betreffenden Kontext nicht organisiert. Es heißt nicht, dass jemand unfähig ist, an seinem Arbeitsplatz selbstsicher und zuversichtlich zu sein. Es heißt nur, dass er es nicht ist. Es kann sein, dass er auf dem Golfplatz vollkommen selbstsicher und zuversichtlich ist. Wir brauchen nichts anderes zu tun, als diese Ressource zu nehmen und sie da einzusetzen, wo er sie braucht. Er hat die Ressource, die er braucht, um im Geschäft selbstsicher und zuversichtlich zu sein, auf dem Golfplatz. Aber er hat noch nie diesen Transfer, diese Verbindung hergestellt. Diese Teile von ihm sind dissoziiert. Die Technik des Ankerns und die Integration, die durch das Ankern erfolgt, ist sehr wirksam, um Dissoziationen aufzuheben, damit sich der Klient die Ressource in dem Kontext zugänglich machen kann, in dem er sie braucht. Mann, gibt es Situationen, in denen das nicht geht, in denen der Therapeut dem Klienten so etwas geben muss wie, nein, ich kenne keine. Ich möchte noch etwas erwähnen, was relevant ist für euer eigenes Lernen. Es gibt Phänomene im Bereich der Psychotherapie, das es in den anderen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, anscheinend nicht gibt. Wenn ich Leuten beibringe, wie etwas Bestimmtes gemacht wird, und dann demonstriere, dass es funktioniert, fragen sie mich gewöhnlich, wo es nicht funktioniert oder wo man mit etwas ganz anderem umgehen könnte. Wenn ich also demonstriere, wie man mit Leuten arbeiten kann, die durch Bilder aus ihrer Vergangenheit beeinträchtigt werden, fragst du, wo funktioniert das nicht? Nun, das Interessante an diesen Verhaltensmustern ist, wenn das, was wir demonstriert haben, etwas ist, was ihr auch gerne können wollt, dann könnt ihr genauso gut eure Zeit darauf verwenden, es zu lernen. Es gibt viele, viele Dinge, die wir nicht können. Wenn ihr euch darauf einrichtet, nach etwas zu suchen, was nützlich für euch sein wird, und das lernt, anstatt euch zu bemühen, herauszufinden, an welchen Stellen das, was wir euch darstellen, unhaltbar ist, ihr werdet sie finden. Ich lege meine Hand ins Feuer. Auch wenn ihr es kongruent anwendet, werdet ihr häufig feststellen, dass es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, schlage ich vor, dass ihr was anderes macht. Und jetzt die Antwort auf deine Frage. Die Einschränkung ist dann gegeben, wenn nur sehr, sehr wenig reale Welterfahrung vorhanden ist. Wir hatten einen Klienten, der 12 Jahre lang im Haus seiner Eltern eingeschlossen war. Und es nur 3-mal in der Woche verlassen hat, um einen Psychiater aufzusuchen. Er bekam Tranquilizer von seinem 12. bis zu seinem 22. Lebensjahr. Er hatte so gut wie keine persönliche Geschichte. Aber er hatte 12 Jahre Fernseherfahrung. Und die Ressourcen waren genug, sodass wir anfangen konnten, daraus zu entwickeln, was wir brauchten. Ich möchte die Frage anders interpretieren. Wenn ihr einen Klienten fragt, wie möchtest du sein? Und er antwortet euch kongruent, ich weiß nicht, was ich möchte, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nicht, welche Ressource ich damals gebraucht hätte. Was macht ihr dann? Ihr könnt ihn bitten zu raten, oder ihr könnt sagen, nun, wenn du es wüsstest, was könnte es sein? Nun, wenn du es nicht weißt, dann belüge mich, erfinde etwas. Kennst du irgendjemanden, der weiß, wie man das macht? Wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest? Wie würdest du aussehen? Wie würde deine Stimme klingen? Sobald ihr eine Reaktion bekommt, könnt ihr sie ankern. Ihr könnt persönliche Ressourcen buchstäblich konstruieren. für die meisten Menschen, die zu euch kommen, und für alle von euch, die hier sitzen, besteht die persönliche Geschichte in einer Reihe von Einschränkungen des Erlebens und Verhaltens in der Gegenwart. Die Technik des Ankerns und die Konstruktion neuer Möglichkeiten mit Hilfe des Ankerns kann eure persönliche Geschichte buchstäblich verwandeln. Aus einer Reihe von Einschränkungen kann eine Reihe von Ressourcen werden. Man kann die Frage auch noch anders beantworten. Wenn die Leute die Erfahrung, die sie als Ressource brauchen, nicht direkt gemacht haben, so haben sie doch irgendeine Repräsentation dessen, was eine solche sein könnte, auch wenn es das Verhalten von anderen Leuten ist. Das heißt, es gibt in ihnen eine Repräsentation, die sie mit den Worten Verhalten anderer Menschen etikettieren. Etwas, was sie sich nicht erlauben, selbst zu haben. Wie auch immer, es ist eine Repräsentation und sie ist in ihnen vorhanden. Ihr könnt sie voll zugänglich machen und dann ankern, entweder direkt oder heimlich. Nun, ich kann die Bilder nicht sehen, die du gerade vor deinem geistigen Auge hast. Weiß also nicht, wie du diesen Freund vor dir repräsentierst, der genau weiß, wie man damit fertig wird. Würdest du deshalb bitte einfach so tun, als wärest du dieser Freund, damit ich eine Vorstellung davon bekomme, was wir uns erarbeiten wollen? Kannst du mir dieses Verhalten einmal vormachen, damit ich eine Vorstellung davon bekomme, wie Joe handeln würde? Zeige mir, was du nicht tun würdest. Wenn sie es tun, ankert es. Es ist jetzt eine Verhaltensweise, die genauso real ist wie ihr sonstiges Verhalten. Oder ihr könnt dafür sorgen, dass sie es tun. Wenn Leute erzählen, du liebe Zeit, sowas könnte ich nie, so ist das nicht notwendigerweise wahr. Es kam einmal eine Frau zu uns und sagte, dass es unmöglich für sie sei, zu sagen, was sie will, oder auch darauf zu bestehen. Sie schaffte es nicht, Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Und was interessant ist, sie leitete Selbstbehauptungstrainings. Sie konnte nicht zu einem gewöhnlichen Therapeuten gehen, denn das hätte ihren Ruf ruiniert. Also sagten wir, sie solle einen Moment warten, wir müssten es durchsprechen. Dann gingen wir ins Wohnzimmer und lasen ungefähr 2,5 Stunden lang Illustrierte, bis sie verärgert aus dem Therapieraum kam. Wenn er nicht bald hierher zurückkommt, bla bla bla. Wenn ihr flexibel genug seid in eurem Verhalten, könnt ihr auf der Stelle und sofort hervorrufen, was immer ihr wollt. Wir gingen von der Annahme, der Vorannahme aus, dass diese Frau wüsste, wie sie jemanden dazu bringen kann, ihr Aufmerksamkeit zu schenken, wenn der entsprechende Kontext vorhanden ist. Wir lieferten den Kontext und sie war am Zug und machte den Schritt. Wir haben ihn einfach geankert und in die Kontexte übertragen, in denen sie ihn brauchte. Dieses Vorgehen hat einen sehr großen Vorteil. Bevor wir anfangen, mit jemandem zu arbeiten, brauchen wir nicht zu unterscheiden, wie viele Teile er hat und was die Teile tun. Ich glaube, das Michiganer TA-Modell ist schon bei 9 spezifischen Teilen. Kritisches Eltern-Ich, natürliches Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, kleiner Professor-Ich, etc. Auf theoretischen Tagungen argumentieren sie darüber, wie viele Teile ein Mensch haben sollte. Auf diese Weise klären sich TA-Trainer und TA-Therapeuten selbst darüber auf, wie die Erfahrung einer anderen Person zu organisieren ist. Keiner meiner Klienten hat ein Eltern-, Kind- oder Erwachsenen-Ich, bis auf diejenigen, die vorher bei einem TA-Therapeuten waren. Und dann haben sie sie tatsächlich. Beim Ankern braucht ihr vor dem Beginn der Sitzung keine Entscheidung darüber zu fällen, welche Kategorisierung menschlicher Erfahrung oder Kommunikation legitim ist. Ihr könnt einfach akzeptieren, was aufkommt, ohne zu verstehen, was es bedeutet. Ich weiß nicht, was X und Y für Linda bedeutet, aber ich weiß, dass ich auf der Prozessebene arbeiten kann, ohne den Inhalt überhaupt zu kennen, und dass ich ihr dadurch helfen kann, sich zu verändern. Ihr braucht nicht im Voraus zu entscheiden, wie viele Teile ihr dem anderen zugestehen wollt. Es ist nicht notwendig, dass ihr von euren Klienten fordert, sie sollen flexibel genug sein, ihre Erfahrung in euren Kategorien zu organisieren. Ihr akzeptiert einfach, was immer auch angeboten wird, ankert es und benutzt es. Frau, ankert ihr immer das negative Gefühl? Denn das ist schon in ihrem Repertoire vorhanden. Wir machen überhaupt nichts immer. Es ist oft nützlich, diejenige Reaktion zu ankern, die eine Person nicht haben möchte. Dieses Verfahren hat verschiedene Vorteile. Ihr kennt alle die Erfahrung, ihr fangt mit einem Klienten in einem bestimmten Problem zu arbeiten an. Vor allem mit Kindern, denn sie sind sehr flüssig in ihrem Bewusstsein. Und dann bemerkt ihr auf einmal, dass ihr ganz woanders seid. Ein Anker, den ich am Anfang einführe, stabilisiert das, woran wir arbeiten wollen, sodass wir jederzeit darauf zurückkommen können. Wenn ich vorgehabt hätte, in Lindas persönliche Geschichte zu gehen, um herauszufinden, wo das Gefühl herkommt, so hätte ich mit diesem Anker eine ausgezeichnete Möglichkeit, das zu tun. Ein Gestalttherapeut würde zu seinem Klienten, der mit einem Gefühl Schwierigkeiten hat, sagen, verstärke das Gefühl, bleibe bei diesem Gefühl, übertreibe es, geh zurück durch die Zeit. Und was siehst du jetzt? Der Therapeut stabilisiert einen Teil der Erfahrung des Klienten, nämlich die kinästhetische Komponente, sein Gefühl. Er sagt damit, halte es konstant und lass dich durch dieses Gefühl zurück, durch deine persönliche Geschichte leiten, bis hin zu einer vollständigen, alle Systeme einbeziehenden Repräsentation dessen, woran wir gerade arbeiten. Wenn man einen Anker benutzt, kann man immer wieder zu den kinästhetischen Reaktionen zurückkommen, mit denen man angefangen hat. Und damit das, an dem man arbeitet, sehr gut stabilisieren. Das ist ein Vorteil. Den zweiten habe ich schon demonstriert, das Testen. Nach der Integration, nachdem sie die Ressource zur Verfügung hatte und die Erfahrung noch einmal mit der Ressource durchlebt hat, also ihre persönliche Geschichte verändert hat, gab ich ihr noch ein paar Momente und dann legte ich ihr meine Hand auf die Schulter und löste den ersten Anker aus. Die Reaktion, die ich erhielt, war eine integrierte Reaktion. Für mich also ein nonverbales Zeichen, dass der Prozess funktioniert hat. Ich empfehle euch, dass ihr den Klienten niemals wissen lasst, dass ihr auf diese Weise eure Arbeit überprüft. Denn so habt ihr eine heimliche nonverbale Möglichkeit, sicherzugehen, dass eure Integrationsarbeit funktioniert hat, bevor die Klienten den Therapieraum verlassen. Ich bin sicher, vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung in der humanistischen Psychologie, dass die meisten von euch sich ein verbales, explizites und bewusstes Feedback wünschen. Aber ein solches Feedback ist tatsächlich das Nutzloseste, das ihr von eurem Klienten bekommen könnt. Ich möchte jetzt, dass ihr euch klar macht, dass eure Klienten nichts tun, was ihr nicht ankern würdet. Und wenn ihr schon ankert, könnt ihr genauso gut wissen, worin der Anker besteht. Wenn ein Klient kommt und sagt, ich bin total deprimiert, und ihr macht einfach, so ist es genauso ein Anker, als hättet ihr seinen Arm berührt. Und wenn ihr es sowieso macht, könnt ihr genauso gut wissen, welcher Anker wozu gehört. Wir empfehlen den Leuten immer am Anfang, einen Monat lang zu üben, kinästhetisch zu ankern. Und während sie das tun, entdecken sie, dass sie ohnehin schon ankern, konstant, in allen Repräsentationssystemen. Meistens benutzen die Leute Anker in einer Weise, die den Prozess der Veränderung verzögert. Denn sie wissen nicht, was sie ankern und auch nicht, wie sie ankern. Noch etwas Wichtiges. Du fragst, ankert ihr immer das Negative? Es war nichts Negatives daran. Negativ ist ein Urteil über Erfahrung. Es ist nicht die Erfahrung selbst. Genauer gesagt, ein Urteil, das das Bewusste einer Person fällt. Die unerfreuliche Erfahrung, die Linda gemacht hat, dient ihr jetzt, wenn sie sie in dieser Weise nutzt als Grundlage ihres Lernens in der Zukunft. Und das trifft für jeden in diesem Raum zu. Wäret ihr in den ersten 20 Jahren eures Lebens ohne eine einzige unerfreuliche Erfahrung aufgewachsen, so wäret ihr jetzt alle langweilig und unfähig, mit irgendetwas fertig zu werden. Es ist wichtig, dass ihr einseht, dass alle Erfahrungen als Grundlage für Lernprozesse dienen können, und dass sie nicht positiv oder negativ, erwünscht oder unerwünscht, gut oder schlecht sind. Tatsächlich ist es so, dass es sie nicht einmal gibt. Nehmt irgendeine Erfahrung, irgendetwas, von dem ihr glaubt, dass es euch passiert ist, und ich garantiere euch nach näherer Überprüfung, dass es das nicht ist. Die Originalerfahrung aus ihrer persönlichen Geschichte, die Linda nochmals durchlebte, die sie wieder erlebte, als sie heute durch diesen Prozess ging, ist ebenso ein Mythos wie ihre neue Erfahrung, in der sie die Ressource zur Verfügung hatte. Die eine, die wir künstlich hergestellt haben, ist genau so real wie die, die sie tatsächlich hatte. Keine von beiden ist wirklich passiert. Wenn ihr einen Beweis dafür braucht, dann wartet 2 oder 3 Monate, denkt daran zurück, dass ihr diese 3 Tage hier verbracht habt, und dann schaut euch das Videoband an, das jetzt gerade aufgenommen wird. Ihr werdet feststellen, dass es zwischen dem, was ihr hier sehen werdet, und dem, was in eurer Erinnerung hier passiert ist, nur wenig Beziehung gibt. Und da eure persönliche Geschichte ohnehin nur ein Mythos ist, so benutzt sie als eine Ressource anstatt als eine Serie von Begrenzungen. Die Technik des Ankerns ist eine Möglichkeit, das zu tun. Diejenigen von euch, die als Klient eine TA-Neuentscheidung erlebt haben, denkt mal an die lebendigen Szenen und Erfahrungen aus der Zeit, wo ihr 2 Jahre und 8 Monate alt wart, die ihr so schön wieder zusammengebracht habt. Frau, also meine sind wirklich passiert. Nichts ist jemals wirklich passiert. Wirklich passiert ist nur, dass du eine Reihe von Wahrnehmungen über Ereignisse gemacht hast. Die Beziehung zwischen deiner Erfahrung und dem, was sich tatsächlich ereignet hat, ist im günstigsten Fall schwach. Und doch sind es wirklich deine Wahrnehmungen. Eine Neuentscheidung über eine Erfahrung zu machen, die nie passiert ist, ist genauso wertvoll, ja vielleicht wertvoller, als eine Neuentscheidung über eine, die stattgefunden hat, vor allem, wenn sie weniger schmerzhaft ist und vor allem auch, wenn sie mehr Wahlmöglichkeiten eröffnet. Mit Leichtigkeit könnte ich dir Gedächtnisinhalte installieren, die sich auf reale Erfahrungen in der Welt beziehen würden und niemals stattgefunden hätten und auch in keiner Weise belegt werden könnten. Die ganz einfach bizarre Halluzination meiner Fantasie wäre. Erfundene Erinnerungen können genauso gut verändern wie die künstlichen Wahrnehmungen, die man seinerzeit kreiert hat, auf der Grundlage der realen Ereignisse in der Welt. Das passiert häufig in der Therapie. Ihr könnt auch eure Eltern überzeugen. Ihr könnt sie besuchen und Dinge mit ihnen durchsprechen und sie dabei von Sachen überzeugen, die niemals wirklich passiert sind. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Meine Mutter glaubt jetzt, dass sie, als ich ein Kind war, Sachen mit mir gemacht hat, die niemals passiert sind. Und ich weiß, dass sie niemals passiert sind. Aber ich überzeugte sie davon. Ich erzählte ihr, ich wäre in einer Therapiegruppe und hätte einen Prozess durchgemacht, der sehr wichtig für mich gewesen sei. Und er hinge mit einer bestimmten Erfahrung zusammen, die ich als Kind gemacht hätte. Als ich diese Erfahrung benannte, musste sie in ihrer Geschichte suchen, um etwas zu finden, was dieser Erfahrung entsprach. Und natürlich hatten wir genug zusammen erlebt, sodass sie etwas fand, was ähnlich genug war, um in die entsprechende Kategorie zu passen. Es ist dasselbe, wie wenn ich hier sitze und sage, gerade jetzt in diesem Moment, während du hier sitzt, kann es sein, dass du dir ihrer nicht bewusst bist. Aber gleich wirst du dir bewusst werden, eine bestimmte Empfindung in einer deiner Hände. Nun, wenn es nicht passiert, muss ich annehmen, du seist tot. Du hast zwangsläufig irgendeine Empfindung in einer deiner Hände. Und da ich deine Aufmerksamkeit auf sie lenke, wirst du dir irgendeiner Empfindung bewusst werden müssen. Das meiste dessen, was die Leute als Therapeuten tun, ist so allgemein, dass die Klienten durch ihre Geschichte gehen und dabei geeignete Erfahrungen finden können. Auf diese Weise könnt ihr wunderbar Seele lesen. Ihr nehmt einen Gegenstand, der einem anderen Menschen gehört, und haltet ihn in der Hand. So könnt ihr den anderen sehr gut sehen in eurem peripheren Blickfeld. Ihr spricht in der ersten Person, damit er sich direkt identifizieren kann und deutlicher reagiert und sagt irgendetwas wie, also ich bin ein Mensch, der irgendwie Schwierigkeiten hat, die mit einer Erbschaft zusammenhängen. Und dann beobachtet ihr den Eigentümer und der sagt, eine Erbschaft, richtig? Daraufhin geht der M seine ganzen Erinnerungen durch, richtig? Und irgendwann in seinem Leben gab es irgendetwas, was mit einer Erbschaft zu tun hatte und er sagt, das stimmt. Onkel Georg, jetzt erinnere ich mich. Das periphere Blickfeld ist die Quelle des größten Teiles der Information, die ich als nützlich erachte. Die Peripherie eurer Netzhaut ist physiologisch so aufgebaut, dass sie Bewegungen sehr viel besser aufnehmen kann als der Bereich um den Brennpunkt herum. Sie ist eben einfach besser dafür geeignet. Im Moment blicke ich in deine Richtung. Wäre mein Blick eine Wurfparabel, so würde er genau auf dir ruhen. Dadurch sind alle anderen in meinem peripheren Blickfeld. Und es ist sehr günstig für mich. Während ich spreche, sehe ich die anderen Leute im Raum in meinem peripheren Blickfeld und kann so die groben Reaktionen beobachten, wie plötzliche Bewegungen, Veränderungen in der Atmung etc. Für diejenigen von euch, die das auch gerne lernen möchten, gibt es eine Übung, die ziemlich einfach ist. Wenn ich Jane hier dabei helfen will, sich mehr auf ihr peripheres Blickfeld zu verlassen, so bitte ich sie zuerst zu mir herzukommen und sich so vor mich hinzustellen, dass sie in einem Winkel von 45 Grad von mir wegsieht. Und jetzt, Jane, ohne den Fokus deines Blickes zu verändern, wie halte ich meine Hände? Lass entweder vor deinem geistigen Auge ein Bild davon entstehen, wie du meinst, dass ich sie halte, oder bringe deine eigenen Hände in eine Position, die der meiner Hände sehr nahe kommt. Und dann sieh her, um zu überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Danach sieh wieder dorthin und mach es noch einmal. Wenn sie es bei 45 Grad kann, kann ich mich so hinstellen, dass es 90 Grad sind. Alle Informationen, die ihr braucht, bekommt ihr sowieso schon über euer peripheres Blickfeld. Aber niemand hat euch beigebracht, euch auf diese Information zu verlassen und sie als Grundlage für eure Reaktion zu benutzen. Eigentlich macht ihr in dieser Übung nichts anderes, als euch darin zu trainieren, den Urteilen zu vertrauen, zu denen ihr vermutlich auf der Grundlage von Wahrnehmungen aus dem peripheren Blickfeld sowieso schon laufend kommt. In dieser Übung ist die Situation stabil. Das ist am schwersten. Bewegungen aufzunehmen ist sehr viel leichter. Wenn ihr mit der Positionsformation zurechtkommt, habt ihr bei den Bewegungen keine Schwierigkeiten mehr. Das periphere Blickfeld ist besonders wichtig, wenn man es mit Konferenzen zu tun hat oder wenn man Familientherapien macht. Ich achte nicht auf die Person, die gerade aktiv verbal kommuniziert. Ich beobachte alle anderen. Von den anderen bekomme ich mehr Informationen als von dieser Person, denn ich bin daran interessiert, welche Reaktionen sie bei den anderen Familienmitgliedern oder Konferenzteilnehmern hervorruft. Dadurch bekomme ich eine Menge Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn ich mitbekomme, dass sie gleich unterbrochen wird. Dann kann ich entweder die Unterbrechung beschleunigen oder selbst unterbrechen oder den Unterbrecher unterbrechen und es der Person dadurch ermöglichen, zu Ende zu reden. Über das periphere Blickfeld bekommt ihr mehr Informationen, also auch eine breitere Basis für Wahlmöglichkeiten. Eure persönliche Geschichte ist die Grundlage aller eurer Fähigkeiten und aller eurer Begrenzungen. Und da ihr nun eine persönliche Geschichte habt, habt ihr auch nur eine Reihe von Möglichkeiten und eine von Begrenzungen. Und wir glauben wirklich, dass jeder von euch mehr als eine persönliche Geschichte verdient, um daraus zu schöpfen. Je mehr persönliche Geschichten ihr habt, desto mehr Wahlmöglichkeiten stehen euch zur Verfügung. Vor längerer Zeit haben wir versucht, brauchbare Möglichkeiten zu finden, um Leuten mit Gewichtsproblemen zu helfen. Die meisten Techniken, die zu der Zeit verfügbar waren, schienen nicht zu funktionieren. Wir haben herausgefunden, dass es sehr unterschiedliche Arten von Gewichtsproblemen gibt. Eine der wichtigsten Unterscheidungen, die wir gefunden haben, war, dass es eine Menge Menschen gibt, die immer dick waren. Es gibt andere, die sind dick geworden. Aber es gibt eine Menge, die immer dick waren. Als sie dünner wurden, flippten sie aus, denn sie hatten keine Ahnung, wie sie sich als schlanker Mensch in der Welt zurechtfinden sollten. Wenn du immer dick warst, bist du niemals in eine Sportmannschaft gewählt worden. Du bist niemals zum Tanzen aufgefordert worden und auch noch nie schnell gerannt. Du hast bestimmte Arten sportlicher und anderer Bewegungen nie erfahren. Also haben wir nicht versucht, sie anzupassen, sondern sind einfach mit ihnen zurückgegangen, haben eine völlig neue Kindheit für sie erfunden und sie als schlanke Menschen aufwachsen lassen. Das haben wir von Milton Erickson gelernt. Erickson hatte einmal eine Klientin, deren Mutter gestorben war, als sie 12 Jahre alt war, und die dann von einer Reihe von Erzieherinnen großgezogen wurde. Sie wollte heiraten und Kinder bekommen, war sich aber selbst darüber im Klaren, dass sie nicht den nötigen Hintergrund hatte, um so fähig zu sein, mit Kindern umzugehen, wie sie es gern hätte. Erickson hypnotisierte sie, ließ sie altersregredieren und tauchte dann periodisch als Februarmann auf. Der Februarmann erschien wiederholt in ihrer persönlichen Geschichte und versorgte sie mit allen Erfahrungen, die sie brauchte. Wir haben das einfach erweitert. Wir entschieden, dass es keine Notwendigkeit dafür gibt, nur als der Februarmann zu erscheinen. Warum nicht im März, April und Mai? Wir fingen damit an, vollständige persönliche Geschichten für Menschen zu erfinden, in denen sie dann über Erfahrungen verfügen, die als Ressourcen für Verhaltensweisen dienen können, die sie anstreben. Dann übertrugen wir diese Verfahren von Gewichtsproblemen auf alle möglichen anderen Probleme. Einmal wandten wir es bei einer Frau an, die seit ihrer Kindheit Asthmatikerin war. Sie hatte zu dieser Zeit 3 oder 4 Kinder, die sich Haustiere wünschten. Ein sehr guter Allergiespezialist, den sie konsultiert hatte, bestand darauf, dass sie, soweit er es feststellen konnte, nicht allergisch auf Tiere reagierte. Wenn er sie untersuchte, Ohne ihr zu sagen, worum es sich jeweils bei der Reizprobe handelte, war das Resultat, dass sie nicht allergisch auf Tiere war. Sie hatte jedoch eine starke allergische Reaktion, wenn man ein Tier in ihre Nähe brachte oder wenn man ihr erzählte, dass vorher eins im Raum war. Also gaben wir ihr einfach eine Kindheit, in der sie ohne Asthma aufgewachsen war und etwas Erstaunliches passierte. Sie verlor nicht nur ihre allergische Reaktion auf Tiere, sondern auch die anderen Allergien, die bei der Reizprobe festgestellt worden waren. Frau, wie lange dauert das in der Regel und braucht ihr die Hypnose dafür? Richard, alles ist Hypnose. John, an dem Punkt sind wir sehr unterschiedlicher Meinung. So etwas wie Hypnose gibt es nicht. Es wäre mir lieber gewesen, du hättest solche Ausdrücke nicht benutzt, denn sie beziehen sich auf gar nichts. Wir glauben, dass alle Kommunikation Hypnose ist. Es ist die Funktion jeder Unterhaltung. Angenommen, ich sitze mit dir am Mittagstisch und fange an, mit dir über irgendwelche Erfahrungen zu kommunizieren. Wenn ich dir etwas über meinen Urlaub erzähle, so beabsichtige ich damit, dich in einen bestimmten Zustand zu versetzen, nämlich irgendetwas in Bezug auf diesen Urlaub zu erleben. Jeder, der kommuniziert, versucht, bestimmte Zustände im anderen zu erzeugen, indem er Sequenzen von Tönen benutzt, sogenannte Worte. Gibt es hier offizielle Hypnotiseure? Wie viele von den anderen wissen, dass sie inoffizielle Hypnotiseure sind? Einer. Und die übrigen wissen es noch nicht. Ich denke, es ist sehr wichtig, offizielle Hypnose zu lernen, wenn man professioneller Kommunikator werden will. Denn sie bietet die interessantesten Phänomene dieser Menschen gibt. Das Faszinierendste, was ihr entdecken könnt, wenn ihr erst einmal die ritualistischen Techniken der traditionellen Hypnose beherrscht, ist, dass ihr sie nie wieder anwenden braucht. Ein Trainingsprogramm in Hypnose ist nicht für euren Klienten, es ist für euch. Denn ihr werdet entdecken, dass die somnambulistische Trance in der alltäglichen Aktivität des Wachbewusstseins eher die Regel ist als die Ausnahme. Ihr werdet auch entdecken, dass die meisten Techniken in den psychotherapeutischen Schulen nichts anderes als hypnotische Phänomene sind. Wenn du einen leeren Stuhl ansiehst und anfängst, mit deiner Mutter zu sprechen, so ist das ein Phänomen tiefer Trance, genannt positive, auditive, visuelle Halluzination. Es ist eins von den Phänomenen tiefer Trance, die den Somnambulismus definieren. Amnesie ist ebenfalls eines der Muster, die man überall sieht. Worüber sprachen wir doch gerade? Ich erinnere mich an eine Begebenheit ungefähr 2 Monate, nachdem ich in diesen Bereich eingestiegen war und angefangen hatte, ihn genauer zu untersuchen. Ich saß in einem Raum voll von erwachsenen Leuten in Anzügen und Krawatten und ein Mann brachte sie dazu, mit leeren Stühlen zu reden. Einer von ihnen sagte, ich komme mir komisch vor und ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen. Sie sahen mich alle an, als wenn ich verrückt wäre. Sie sprachen mit Leuten, die nicht da waren und erzählten mir, Hypnose sei etwas Schlechtes.